Kapitel 3 Ankunft in Hamburg. Toni, aufstehen! Toni! Aber ich hab doch Ferien, denkt er. Toni, los, steh auf! Deine Cousine kommt heute. Langsam öffnet Toni die Augen. Es ist erst 6 Uhr. Meine Cousine kommt und ich muss in den Ferien so früh aufstehen. Eine halbe Stunde später sitzt er neben seiner Mutter im Auto und sagt kein Wort. Dann fragt er seine Mutter: Wie sieht meine Cousine aus? Sie ist blond und... Oh je, sieh mal. Da vorne sind so viele Autos auf der Autobahn. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Die beiden kommen endlich am Flughafen an und sehen ein blondes Mädchen. Ist das meine Cousine? Sie sieht aus wie ein Model und ist bestimmt richtig blöd, denkt Toni. Hallo, ich warte schon seit einer Stunde auf euch, sagt Christina. Ganz schön unfreundlich, denkt er. Herzlich willkommen, Christina. Entschuldige, aber auf der Autobahn war so viel los, antwortet Tonis Mutter schnell. Wie war der Flug? Wie geht es deiner Mutter? Der Flug war okay, aber meiner Mutter geht es nicht gut. Sie wird operiert. Nach der Operation können die Ärzte mehr sagen, antwortet Christina ganz leise. Wir rufen im Krankenhaus an und fragen, wie es ihr geht, ja? Und das ist Toni, dein Cousin. Hallo, Toni. Moin, moin, sagt Toni, nicht sehr freundlich. Toni, nimmst du bitte Christinas Koffer? Natürlich, Mama. Mensch, ist der schwer. Klar, ein Model braucht ja für jeden Tag ein neues Outfit, denkt Toni.